Kapitel 11. Nimm 4. Ein paar Tage später sieht sich Kolja die Homepage von Nimm 4 an. Was? Das gibt's doch gar nicht. Am 22. Juni kommen Nimm 4 nach Glücksdorf. Er schreibt sofort ins Klassenforum. Heute 15.58 Uhr. Ich kann es fast nicht glauben. Nimm 4 kommt nach Glücksdorf und spielt am 22. Juni in der Stadthalle. Seht euch den Link an. www.nimm4.de Termine Glücksdorf. Ich kann euch nur sagen, das ist Musik. Total cool. Fragt DJ Tukan vom Jugendzentrum. Erst dann surft Kolja weiter und sucht nach Tickets. Oh nein, das gibt es nicht. 58 Euro. Das ist doch verrückt. Kolja hat nicht so viel Geld. Und seine Eltern auch nicht. Sie können nicht nur ihm ein Ticket schenken. Boris und Alina möchten sicher auch zum Konzert gehen. Kolja weiß, kein Geld, kein Konzert. Er will gar nicht mehr ins Klassenforum sehen. Es ist so blöd. Da kommt einmal diese Band und er kann nicht zum Konzert gehen. Sicher gehen viele aus der Klasse hin. Aber das will Kolja gar nicht wissen. Heute, 16.31 Uhr. Hey Kolja, super Info. Kannst du mir ein paar Songs geben? Ich möchte mal was hören. Danke für den Link. Heute, 18.14 Uhr. By the way, Robby findet Nimm 4 auch gut. Hast du die Musik dabei? Fragt Pia Kolja am nächsten Tag in der Klasse. Welche Musik? Warst du gestern nicht mehr im Forum? Nein. Ach so. Kannst du mir bitte morgen ein paar Songs von Nimm 4 mitbringen? Die kannst du gleich haben. Ich habe sie auf meinem Handy. In der Klasse sprechen alle immer wieder vom Konzert. Kolja ist dann lieber still und ein bisschen traurig.